nicht verstehen. 10 Jahre ging es schon euch auf die nächsten 10. Auf die nächsten 10. Auf die nächsten 10. 10 Jahre, die gleiche Scheiße. Weise und Kelsey, Hansi, Hass und Lied.